Solche Gedanken wirken auf den mittelalterlichen Menschen irritierend und lähmend, schreibt Arno Borst. Sie haben genug damit zu schaffen, sich selbst zu beherrschen und abzugrenzen. Es mag Zufall sein, dass die Biografie des Johannes von Gorze ein paar Zeilen später, mitten im zweiten Gespräch zwischen Kalif und Mönch, abbricht. Trotzdem hat der Zufall tiefere Bedeutung. Die Begegnung mit dem Islam konnte für einen Augenblick überraschende Horizonte aufreißen, aber keine geschichtlichen und geselligen Zusammenhänge stiften. Und das sollte während der nächsten Jahrhunderte so bleiben. Immer wieder gab es Berührungspunkte. Es gab politische Allianzen, es gab überraschende Einsichten in das Wesen des Orients. Es gab aber gleichermaßen diffamierende Gräuelgeschichten und von keinerlei Kenntnis verunzierte Schaudermärchen. Man verlegte das irdische Paradies in jene sagenhafte Welt, wo der Pfeffer wächst, wo Zimt und Ingwer aus den Fluten des Nils gefischt werden und der göttliche Garten Eden als Gewürzhauch in die menschliche Welt herüberweht. Man machte sich, wie der Normannenkönig Roger, die arabische Kunstfertigkeit für Kirchengewölbe, Paläste und Krönungsmäntel zunutze. Und man verankerte das Motiv der Reise in den Orient, jenes Iter ad Orientem, als festen Bestandteil in der unterhaltenden Literatur. Aus solchen Geschichten erfuhren die Daheimgebliebenen über die Ferne und die Fortgewesenen. Die Kaufleute, Kreuzfahrer, Abenteurer und Diplomaten erlebten darin ihre eigenen Abenteuer literarisch überhöht noch einmal nach. Sie alle trugen zur Ausschmückung der Gefahren wie der Pracht des Orients bei. Die reiche Königin empfing durch ihre Augen hohe Pein, als sie ersah den Anschewein. Sein Antlitz war so minniglich, ihr Herz erschloss er völlig sich, ob es ihr lieb war oder leid. Sonst schloss es ihre Weiblichkeit. Ein wenig trat sie ihm entgegen und ließ sich küssen von dem Degen. Sie nahm ihn selber bei der Hand. Sie setzte sich, zum Feind gewandt, in eines Fensters Ecke, auf gesteppter Sammetdecke, die über weichen Kissen lag. Ist etwas lichter denn der Tag? Dem glich nicht viel, die Königin. Sie hatte weiblichen Sinn. Sonst war die Tadellose ungleich der taurigen Rose. Schwarze Farbe von ihr schien. In Wolfram von Eschenbachs Versepos Parzival tritt die orientalische Königin Belkane, eine Möhrin, wie es auf Mittelhochdeutsch heißt, zum ersten Mal dem weißen Ritter Gachmoret entgegen, dem Vater Parzivals. Ohne eigenes Verschulden ist die schwarze Königin in kriegerische Verwicklungen geraten. Ein übermächtiger Feind bedrängt sie. Der reisende Ritter in Sachen Ehr- und Liebesgewinn soll ihr beistehen. Da standen Kerzen, schön und groß, und brannten hell. Den Held verdroß, dass so lang war die Nacht. Ihn brachte oft in Ohnmacht diese schwarze Möhrin des Mohrenlandes Königin. Er wand sich oft wie Weidenholz, daher krachten ihm die Glieder stolz. Minn und Kampf war sein Begehren. Nun wünscht, man möge es ihm gewähren. Sein Herz vor lauter Stößen scholl, weil es nach Rittertaten schwoll. Das begann dem kühnen Drecken, beide Brüste weit zu strecken, wie die Sehne streckt die Armbrust. Zu heftig war da sein Gelust. Der Herr ohn alles schlafen lag, bis er grauen sah den Tag. Trotz schlafloser Nacht besiegt der Held natürlich die Feinde nach einer großen Schlacht. Und, wie es sich für einen Ritterroman geziemt, wird ihm auch der Gegenstand seiner schlaflosen Sehnsucht zuteil. Die Königin reitet ihm entgegen. Sie nimmt ihn bei der Hand und führt ihn auf ihr Schloss. Die anderen folgen. Viel Frauen er auf dem Saale fand. Entwappnet mit schwarzer Hand ward er von der Königin. Von dem besten Zobel schien die Decke und das Bette weich. Da erwies sie ihm zugleich eine heimliche Ehre. Zeugen waren da nicht mehrere. Die Jungfrauen gingen vor die Tür und schoben Riegel dafür. Da nahm des Landes Königin süßer Minne Hochgewinn und Gachmoret, ihr Herzenstraut. Sie waren ungleich doch von Haut.